Kundgabe 4723. Empfangen am 25.08.1949. Unsterblichkeit der Seele. Falsche Lehren führen zur Glaubenslosigkeit. Eine rechte Aufklärung tut euch Not, denn irrige Lehren verfinstern euren Geist und geben euch ein falsches Bild von meinem Schöpferwillen und meinem Schöpfergeist. Sie lassen weder meine Liebe noch meine Weisheit erkennen und hindern euch so, die Liebesflamme in euren Herzen zu entzünden, die euch mir näher bringt. Falsche Lehren können zur Glaubenslosigkeit führen. Falsche Lehren können jeglichen Glauben zerstören, wenn sie nicht berichtigt werden. Und darum will ich immer wieder euch Klarheit geben, um euer Selbst willen, die ihr doch nur durch den Glauben und die Liebe selig werden könnet. Was sollte euch wohl eine Lehre nützen, welche die Unsterblichkeit der Seele in Frage stellt? Die Seele ist etwas Geistiges, während der Leib Materie ist. Der Leib kann wohl sterben, das heißt vergehen und sich auflösen in seine Substanz. Die Seele aber, das Geistige, ist unvergänglich. Sie muss bestehen bleiben, entflieht nur dem Leib, so wie dieser seine Aufgabe als Hülle der Seele auf Erden erfüllt hat. Sie verlässt die materielle äußere Form, um in geistigen Sphären ihren Entwicklungsgang fortzusetzen, das heißt, zu immer höherer Reife zu gelangen, so sie einen bestimmten Reifegrad auf Erden erreicht hat, oder aber im Zustand völliger Unreife, so der Erdenlauf für sie erfolglos war, je nach ihrem Willen, im gleichen Zustand zu verharren oder aber zu sinken in die Finsternis, doch immer in Sphären, die außerhalb der irdisch-materiellen Welt zu verstehen sind. Es gibt also wohl für die Seele einen toten Zustand, unter dem jedoch nicht das Ausgelöschtsein zu verstehen ist, sondern nur ein Zustand völliger Licht- und Kraftlosigkeit, ein Zustand der Ohnmacht, doch immer mit dem Bewusstsein der Existenz. Das Existenzbewusstsein verliert die Seele nie. Nur kann es für sie der Inbegriff der Seligkeit sein, wie aber auch unsagbarer Qualen, immer entsprechend dem Lebenswandel, den der Mensch auf Erden geführt hat. Es entspricht also das Leben der Seele dem Leben im Fleisch auf dieser Erde. Die Werke des Fleisches also bestimmen das Los und den Aufenthaltsort der Seele nach ihrem Tode. Und es ist der Todestag, der jüngste Tag für den Menschen, nachdem sie aufersteht zum Leben im Licht oder in Finsternis. Die Seele ist etwas Geistiges, das nie und nimmer aufhören kann zu sein, das auch nicht vorübergehend ausgelöscht ist, sondern immer und ewig lebt. Nur dass ein Bestehen in der Finsternis nicht Leben genannt werden kann, sondern ein geistiger Tod ist, jedoch auch nicht von einem Zustand der Ruhe gesprochen werden kann. Eine Ruhe bis zum jüngsten Tage ist eine falsche Vorstellung, denn die Seelen, die untätig sind, sind es nur zur eigenen Qual, während Tätigkeit das wahre Leben einer Seele ist, das aber einen gewissen Reifegrad bedingt, den die Seele leicht auf Erden erreichen kann, wenn sie guten Willens ist. Die Seelen weilen im geistigen Reich und können doch ständig in Erdnähe sein. Nur befinden sie sich außerhalb der materiellen Welt, also nicht mehr in einer materiellen Form gebunden, sondern sie sind freie geistige Wesen, so sie lichtvoll sind. Dagegen noch gefesselte Wesen im Zustand der Dunkelheit, weil die totale Kraftlosigkeit eine Fessel für sie bedeutet. Doch sterben kann die Seele niemals. Sie entflieht nur dem Körper, der damit sein irdisches Leben beendet hat. Amen.